Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Griechenland ist ja gerade wieder mal gerettet worden. Die Euro-Staaten haben fleißig ein Paket geschnürt. Von Paket zu Paket wird die Summe immer größer. Ja, und damit beschäftigt sich heute der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Wir glauben natürlich nicht daran, dass das alles gewesen ist. Wir denken, es muss noch mehr gerettet werden. Und wir beide retten heute Griechenland und natürlich dann den Rest der Welt. We'll be right back. cry. Carrot, carrot, don't take a slice of my pie. Money, so they say, it is the root of all evil today. Money von Pink Floyd aus dem Meisteralbum Dark Side of the Moon. Die letzten Zeilen lauten sinngemäß übersetzt etwa so: Geld, so sagen sie, ist die Wurzel alles Übeln, alles Bösen heutzutage. Aber wenn du sie nach dem Grund fragst, wenn du fragst warum, dann ist es keine Überraschung, dass sie keinen haben. Wer die politische Verantwortung jetzt wirklich wahrnehmen wird, und das ist das, was die Bundesregierung will und sie auch ernst nimmt, der weiß, dass es einen solchen spektakulären einen Schritt verantwortlich nicht geben wird. Doch, Fischer, ich glaube, den muss es geben und den wird es geben. Mit uns im Flashback. Money Money im Flashback auf Radio Marabu. Mit Fischer und Göbel. Und wir haben heute eine Mission, denn wir retten Griechenland. Und mal sehen, wen wir da noch retten können. Wir haben jetzt Göttinnen aus Griechenland. Genau, wir fangen mit der Rettung Griechenlands ganz klein, bescheiden an. Wir leiten ein paar Tantiemen, ein paar GEMA-Gebühren um nach Griechenland. Und was läge da näher als Aphrodite's Child? Das ist eine Anspielung auf Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe. Aphrodite's Child und Break. Bye, bye, my friend, goodbye. Will I, you forget and break it? You'll make it still be done. reden würde. You make it. Steht denn da? Oh, you make it. Cry in my empty room. And we try to forget and break it. Fly. Da war er, der Schnitt, der Schuldenschnitt. Break, Demis Roussos und Aphrodites Child. Egal, welches Thema wir in unserem Magazin behandeln, hier kein Flashback ohne Bowie. Das ist ein Motto. Und deswegen gibt's jetzt, passend zum Thema Wir retten Griechenland, von David Bowie aus dem Album Black Tie, White Noise, passend zum Thema natürlich die nächste Göttin, die nächste griechische Göttin, sein Titel zum Thema Pallas Athena. Palace Athena, David Bowie aus Black Tie White Noise, kein Flashback ohne Bowie. Sehr bedrohlich, diese Musik, er scheint was geahnt zu haben, David Bowie. Genau, wie auch immer, das war jedenfalls seine Huldigung an die griechische Göttin Pallas Athene. Und Vollmers Wörterbuch der Mythologie weiß über sie Folgendes zu erzählen. Bei den Griechen Athene, Pallas Athene, auch Pallas allein genannt. Pallas bedeutet nichts weniger als Jungfrau. Und Athene hängt jedenfalls mit dem Namen der Stadt Athen aufs Engste zusammen, so dass man vermuten darf, die Göttin war ursprünglich nur athenische Lokalgöttheit. Athen ist jedenfalls die Göttin der Weisheit und das war David Bowies Hymne an sie. Apropos Weisheit, vor einem Jahr verkündete Angela Merkel weiß, dass unsere Sparguthaben sicher sind. Sind sie das denn immer noch? Den Worten von damals ist nichts hinzuzufügen. Und wir arbeiten dafür, dass der Euro vor allen Dingen als Währung eine stabile Währung ist. Der Euro hat ja keine Krise als Währung, sondern wir haben eine Schuldenkrise in einzelnen Mitgliedstaaten. Und wir haben zu große Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit, also in der Kraft der einzelnen Mitgliedstaaten, wirtschaftlich wirklich vorne zu sein. Und das muss verbessert werden. Schulden abgebaut und Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Das sind die beiden Aufgaben. Und ansonsten brauchen wir den Euro als Deutsche ganz besonders. Ach Fischer, wie gut und wie beruhigend, dass wir Deutschen keine Schulden haben. Unser Anlageberater Stefan Müller hat ganz andere Vorschläge zu unserem Geld. Steve Miller und Take the Money and Run. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do. They sit around the house, get high and watch it too. Here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Pueblo El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run. Flashback mit Fischer und Göbel, wir retten heute Griechenland. Das heißt, wir wollten ursprünglich ja nur Griechenland retten. Inzwischen ist aber eine ganz andere Dimension dieser Aufgabe klar geworden. Wir müssen auch noch andere Länder retten. Wir müssen uns auch noch um andere kümmern. Es kommen ja fast wöchentlich neue dazu, Irland, Portugal, Italien und noch ein ungleich größeres Land, das nicht dem Euroraum angehört, hat aber wahrscheinlich noch ungleich größere Probleme, nämlich Amerika. Wenn sich Republikaner und Demokraten dort nicht einigen, ist Amerika am 2. August zahlungsunfähig, also pleite. Und der 2. August hat natürlich für uns hier bei Radio Marabu auch noch eine besondere Bedeutung. Es ist nämlich mein 40. Geburtstag und normalerweise gibt es ja zum 40. Geburtstag Fanfaren, Geschenke, vielleicht ein Feuerwerk, Luftballons, aber die Zahlungsunfähigkeit Amerikas, der Sturz Amerikas, also das ist ja eine Überraschung für mich, also da kann ich nur sagen, holla! Und wenn es mit dem 2. August nicht klappt, es gibt noch einen weiteren wichtigen Termin in diesem Jahr, liebe Amerikaner. Genau, Ende Dezember werde ich nämlich 50 und ja, wenn es bis zum 2. August nicht klappt, kann das Ganze ja auch noch bis zum Dezember. Von mir aus gerne. Wir warten gerne. Alice Cooper, make that money! When I was a boy, I never played with toys. Never had a friend, never laughed or cried much. And when I was a boy, my father was a man. With a strict and sturdy hand, no soft touch. Make that money! Make that money! Make that money run like honey on your tongue. Gotta make that money! Make that money! Listen, son, and put this thing before you're stung. Grand and perfectly greedy. Sentimental fools, I make all your rules. I've got your cash, your jewels, they're all mortgaged to me. Make that money, make that money, make that money, run like honey on your tongue. Gotta make that money. Cause he told me so. Told me so. Alice Cooper aus Amerika. Fischer und Göbel retten im Marabu-Flashback Griechenland und die halbe Welt. Wir haben es ja schon angekündigt, eine schwere Aufgabe, der wir uns stellen. Und eins ist ganz klar, das geht nicht nur mit Kuscheln, mit Ermahnen. Nein, da muss man auch mal zu drastischen Maßnahmen greifen. Also wir stellen jetzt hier im Marabu-Flashback die Schuldenländer an den Pranger. Und wie das im Mittelalter so war am Pranger, da wurde auch auf den Schuldner gespuckt. Und das tun wir jetzt. Wir spucken zunächst mal auf Irland. Mit einem großen Iren. Van Morrison. About what is worse or what is best. Van Morrison und der Domino-Effekt hat längst auf andere Länder übergegriffen. Zum Beispiel auf Italien. Und wir spucken natürlich auch auf Italien. Hier ist Adriano Celentano. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Azzurro. Adriano Celentano aus Italien. Die Schuldenkrise hat natürlich auch längst auf andere Länder übergegriffen, der Domino-Effekt, unter anderem auch auf Spanien. Und wir spucken natürlich auch Spanien, das heute bei Radio Marabu am Schuldenpranger steht. Wir grüßen die Hörerinnen und Hörer via Radio Mi Amigo an der Costa Blanca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Sich hat der Kreis wieder geschlossen hier auf Radio Marabu in der Schuldensendung. Die Schuldenmeier aus Spanien, Julio Iglesias, und aus Griechenland, Demis Roussos, gemeinsam Guantanamera. Und Demis Roussos, den haben wir ja vorhin schon gehört als Sänger von Aphrodite's Child. Ja, und damit ist die Schuldenprangerrunde erstmal beendet bei Radio Marabu. Es wird kein weiteres Land mehr angespuckt für heute. Aber es soll keine Ermutigung sein, für andere Länder jetzt fleißig Schulden zu machen. Denn, merke, wer Schulden macht, wird bei Radio Marabu an den Pranger gestellt und angespuckt. Göbel, es gibt aber auch etwas, was die Griechen können. Wein können sie. Griechischer Wein. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werd ich immer nur ein Fremder sein. Und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die vertrauten Lieder schenk nochmal ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. Ach, griechischer Wein, Udo Jürgens. Der Flashback mit Fischer und Göbel. Es geht um die Euro-Rettung und wir fragen, wollt ihr die totale Euro-Rettung? Wir wollen natürlich, dass möglichst viele Länder selber Reformen durchführen, ihre Schulden abbauen. Aber wir wollen eben auch den Euro als Ganzes. Ich muss noch mal sagen, der Euro ist wirtschaftlich für Deutschland von allergrößter Bedeutung. Wir sind eine Exportnation. 2/3 unserer Exporte gehen in die Europäische Union. Und der Euro ist aber auch ein Teil der europäischen Identität. Das heißt, er ist auch etwas, was die europäische Zusammengehörigkeit deutlich macht. Und deshalb wollen wir nicht viele Länder retten, aber wir wollen den Euro stabil halten. Und merkt euch, wenn wir Deutschen etwas wollen. Das war unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel im ARD-Sommerinterview. Dennis Brown macht weiter im Takt Money in my Pocket. Zu nahe tritt, dann geben sie ja gerne die Antwort, man versteht das alles nicht so richtig und die Welt ist halt komplizierter geworden. Eins müssen Fischer und Göbel natürlich sagen, geflügelte Worte sagen nicht selten die Wahrheit. Zum Beispiel Besitzlosigkeit schützt vor Vermögensverlust. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Den letzten beißen die Hunde. Und dann gibt's natürlich noch eine Rubrik, die wir hier bedienen wollen im Flashback. Neben, kein Flashback ohne Bowie, Brecht hat recht. Und was sagt Brecht zum Thema Banken? Was ist das Ausrauben einer Bank gegen die Gründung einer Bank? Es rauben aus, The Clash. Some is rich, some is poor, not Klaus Eberhardinger von der ERV und ihr seid hier auf der Welle. Nicht in der Welle, sondern auf der Welle und auf der von Radio Marabu. Der Kühlschrank ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Gestern enterbt mich auch noch meine Mutter. Und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins: ein Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. Auf meinem Kopf einen Strumpf vom Palmas, steh ich vor der Bank und sage: Überfall, was mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich bluffen. Schrei Hände hoch, das ist ein Überfall. Und seid ihr nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt: Junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Das Böse ist immer und überall. Stumm bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag: jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt: was haben Sie? Ich sag: an Hunger und an Durst und keinen Blärer. Ich bin der böse Kassenentleerer. Der Kassier sagt: nein, was fällt Ihnen ein? Na gut, sag ich, dann zahle ich halt das ein. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. The evil is always and everywhere. Das Böse ist immer und überall. Die erste allgemeine Verunsicherung, der Baba-Banküberfall. Fischer und Göbel geben sich alle Mühe, hier Marabu Flashback Griechenland zu retten und auch noch den Rest der Welt. Aber eigentlich ist das streng genommen marktwirtschaftlich und kapitalistisch eigentlich unsinnig. Es geht um Verteilungskämpfe. Hierzu nehmen Stellung die Sterne. Das Weltall ist so weit und der Rest ist schon verteilt. Ich hab gedacht, ich hätte jemand getroffen, der verantwortlich wäre. Und ich hätte gefragt: was ist denn nun mit meiner Generation? Und der hätte gesagt: Pech gehabt. Ihr seid ja nun mal wirklich viel zu spät. Jetzt weiß ich nicht, ob überhaupt noch was geht. Jetzt stellt euch alle einfach mal hinten an. Ich geh nach vorn und sehe nach, ob ich was machen kann. Das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Nach stundenlangem Warten kommt er endlich zurück. Doch die Nachricht, die er für uns hat, bringt uns kein Glück. Der Gedanke war nicht schön, aber wenigstens extrem. Habt ihr nicht irgendwelche reichen Onkels und Tanten? oder sonst irgendeine Sorte von Verwandten. Nö, oder Beziehungen vielleicht, die helfen oft weiter. Ihr müsst ja nicht grad ganz rauf bis nach oben auf die Leiter. Ihr jedenfalls wird sowieso bald dicht gemacht. Doch das bleibt unter uns, ich hab nichts gesagt. Das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Das Weltall ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Hallo? Waren das im Marabu-Flashback. Viel um Geld ging es in diesem Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zur Rettung Griechenlands und der halben Welt. Wie hat ein kürzlich verstorbener, schwerreicher Mann mal gesagt, Leo Kirch heißt er, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. So lakonisch wollen wir scheiden, denn was bleibt auch ohne Geld? Die Liebe. Und Fischer und Göbel lieben euch alle mit Wronski Beat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.